Das ist in den meisten Fällen das Ergebnis von Günstlingswirtschaft und Korruption. Um diese korrupte Kumpanei zu beschönigen, spricht die Politik dann gerne von nationalen Champions, die es zu fördern gelte. Dieser Begriff ist eine Erfindung französischer Etatisten, die ich bei aller Liebe zu unserem gallischen Nachbarn niemals für eine gute Idee halten werde. Dann gibt es Monopole, die tatsächlich im Zuge eines marktlichen Prozesses entstehen. Und hier sind mehrere Fälle zu unterscheiden. Bildet sich ein Monopol dadurch, dass ein Unternehmen alle seine Wettbewerber aufkauft, so ist dies ein Prozess, der einer Kartellbildung wirtschaftlich nahe kommt. Dafür gibt es die Monopolkontrolle in Gestalt des Kartellamtes. Auch dies ist ein rein rechtsstaatlicher Rahmen zur Sicherung des Wettbewerbs. Man könnte ihn auch ohne Behörde mit Hilfe der Rechtsprechung durchführen. Und es gibt Monopole, die durch Innovation zustande kommen, also dadurch, dass jemand eine Erfindung macht, die so genial ist, dass alle sie kaufen wollen. In diesem Fall ist der Monopolgewinn ein Lohn für die Innovationskraft des Unternehmens. Und das Patentrecht erkennt dies an und schützt den Unternehmer vor dem Diebstahl seines geistigen Eigentums. In aller Regel ruft ein sehr erfolgreiches, durch Innovation entstandenes Monopol sehr schnell den erfindungsreichen Wettbewerb auf den Plan. Neue Ideen kommen auf den Markt, neue Erfindungen ergänzen oder verdrängen alte Erfindungen und der Wettbewerb verlagert sich von der Ebene der Preisbildung auf die Ebene der Innovation. Ein bekanntes Beispiel ist der Markt für Smartphones. Hier hatte Apple zunächst ein Monopol. Apple brach mit seiner Erfindung übrigens die Dominanz eines anderen Unternehmens im Mobiltelefonmarkt. Das war Nokia. Und Apple bekam nach kurzer Zeit einen Wettbewerber aus Asien vom Markt an die Seite gestellt, der sicherstellte, dass die Konsumenten eine Wahl hatten, den koreanischen Elektronikkonzern Samsung. Was macht uns das deutlich? Die Vorstellung, die Unternehmen würden uns durch Verknappung ausbeuten, ist eine Chimäre. Zugleich macht das Beispiel der Monopolkontrolle und des Kartellrechts deutlich, was die eigentlichen Aufgaben des Staates sind, nämlich die Setzung des Rechtsrahmens, damit alle sich im Rahmen der Marktregeln selbst optimieren können. Und die Verfügbarmachung der Rechtsprechung, die jedem Bürger die Durchsetzung seiner Rechte garantiert. Legende Nummer 22. Die Großunternehmen kaufen doch die Politik. Daran erkennt man, wie der Kapitalismus sich auf unser aller Kosten bereichert. Die Symbiose von Großunternehmen und Politik ist leider ein sehr altes Phänomen. Nimmt es politische Gestalt an, so spricht man seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts von Faschismus. So organisierte sich die deutsche Großindustrie als Teil des Führerstaates. Der Unternehmer mutierte zum Industrieführer, die Verbände integrierten sich am Beispiel Deutschlands in die nationalsozialistische Herrschaftsstruktur im sogenannten Reichsstand der deutschen Industrie. Diese Symbiose ist eine ordnungspolitische Verirrung, die aber weder etwas mit Kapitalismus noch mit Marktwirtschaft zu tun hat. Sie ist vielmehr das Ergebnis zweier marktfeindlicher Entwicklungen. Zum einen die Herausbildung eines fetten Staates, der sich überall einmischt. Ein schlanker Staat ist als Korruptionspartner für große Unternehmen nicht interessant. Und zum anderen eines Aktienrechts, welches die Großunternehmen zu staatsähnlichen Bürokratien degeneriert, bei denen Eigentum und Kontrolle voneinander getrennt sind.